Tag und Nacht durch diese herrlichen Berge gewandert. Ich kann mir jeden Baum, jeden Felsen und jeder Kreuzung merken, denn ich habe diesen Ort immer bekannt seit der Geburt der Zeit. Jeder Weg ist eine Ader des Kosmos. Damit ich mich nicht in der Wildnis der Berge verirre.